Telekom-Fernsprecher Hermannplatz, U-Bahnhof Hermannplatz an Radio APOW. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein U-Bahn-Fahrer mit einem Aktenkoffer, der hier in seiner typischen U-Bahn-Gesellschaftskleidung zwischen beiden Fernsprechern über einen Geländer des Hermannplatzes gehen und Verkehr auf dem Hermannplatz beobachten. Ansonsten, außer einigem Kleinmüll und einigen aufbauenden Marktleuten, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.